Seine große Naturverbundenheit führte ihn früh mit Kurt und Erna Kretschmann zusammen, den Eltern des ostdeutschen Naturschutzes. Michael Suckow, Träger des alternativen Nobelpreises, stellvertretender Umweltminister der DDR nach der Wende. Vor 75 Jahren auf einem Bauernhof in der Mark Brandenburg geboren, begann Suckow 1960 ein Studium der Biologie in Greifswald. Seine ablehnende Haltung gegenüber der Niederschlagung des Prager Frühlings beendete seine Universitätslaufbahn vorzeitig. Mehrere Jahre arbeitete Suckow als Standortkartierer, bevor er eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bodenkunde der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften erhielt. Nebenher schrieb er an seiner Habilitation über die Moore der DDR. Um einem Eintritt in die SED zuvorzukommen, trat er 1970 der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands bei. Ich habe die Schrecken des Krieges nicht mehr bewusst erlebt. Und als wir dann von der Flucht 1946 zurückkamen und meine Eltern den Hof wieder aufbauten, bin ich eben zu einer Generation noch gehörend, die bäuerliches Wirtschaften im Osten Deutschland noch voll erlebt hat. Wir hatten einen großen Hof, es war alles zerstört. Mein Vater suchte dann die übrig gebliebenen Schafe zusammen und es waren dann, ich glaube, so 22, 24 Schafe. Und ich bekam dann als Kind die Aufgabe, diese Schafe zu hüten. Am Vormittag blieben sie im Stall, aber wenn die Schulzeit zu Ende war und ich dann mein Mittagessen gegessen hatte, dann zog ich mit dem Hund und der Herde in die Landschaft und hatte Zeit nachzudenken, Vögel zu beobachten, Pflanzen zu schauen. Und in dieser Schulzeit baute mein Bruder mir ein Vogelfutterhaus und da habe ich dann die Vögel gefüttert und beobachtet und seltene Arten gefunden. Auf dem Hof brüteten die Haubenlerchen, in der Strohmiete überwinterten nachts die Schwärme von Grauammern, überall riefen die Wachteln. Wenn ich mal aus dem Kinderzimmer schaute, dann in die weite Landschaft, da war dann ein Bestand von Großtrappen, die heute ausgestorben sind, also die größten flugfähigen Vögel unserer Erde. Ich dachte als kleiner Knabe, es seien Strauße. Dann aber auch diese Vielzahl an Kleinvögeln, der Neuntöter, die Dorngrasmücke, das webte in dieser Landschaft und ich dachte, das bliebe immer so. Und dann hatte ich eben einen freien Schulaufsatz schreiben dürfen und dieser Schulaufsatz hatte dann meine Vogelbeobachtung am Futterhaus zum Inhalt. Und der Lehrer fand den recht gut und hat dann gesagt, da gibt's ein Ehepaar Kretschmann in Bad Freienwalde, die sind Kreisnaturschutzbeauftragte und die würden sich freuen, ob er den da hinschicken darf. Und dann hat er es wohl gemacht. Jedenfalls kam dann ein lieber Brief an meine Eltern und dann durfte ich nach Freienwalde fahren ins Haus der Naturpflege und dann begann eine Freundschaft, die eben ein Leben lang anhielt und sie waren für mich, die Kretschmanns, ja, anfangs wie Götter, weil sie eben dem Schutz der Natur ihr Leben widmeten und damit war ich dann nicht allein in meinen vielen Sorgen. Einmal waren Menschen da, die mich verstanden, die mich förderten. Ja, dann eine schwierige Phase. Meine größeren Geschwister, weil wir einen großen Bauernhof hatten, durften eben nicht studieren. Wir waren ja noch Überbleibsel des Kapitalismus, also Dinge, die mein Vater sehr belasteten. Und dann aber 1960, als dann die Zwangskollektivierung, die gesamte DDR sozialistisch wurde, also die gesamte Landwirtschaft, da bin ich dann zur Oberschule eben gekommen und habe auch das Abitur gemacht und durfte dann als ja nicht mehr in der Ausbeuterklasse, sondern in der Klasse der Werktierchen-Genossenschaftsbauern, so hieß es dann, verankert durfte ich dann ein Traumstudium, Biologiestudium in Greifswald machen, das war mein Wunsch und es war eine kleine Studiengruppe und ja, viele Vögel an der Küste und ich war dann ja begeistert und die Gruppe war auch hoch motiviert und wir haben viele Exkursionen gemacht und meine Frau war auch in meiner Gruppe, sie war Mikrobiologin und wir heirateten dann und damit war es dann möglich, dass wir beide hier in dieser Universität, sie am Mikrobiologischen Institut und ich am Botanischen Institut angestellt wurden und es war sicher eine DDR mit vielen Restriktionen, aber andererseits doch gewissen Freiräumen und dann aber dieser Prager Frühling, dieses Einmarschieren der Streitkräfte der sozialistischen Brüderarmeen in die Tschechoslowakei und das war für uns alle ja ein Brechen der Hoffnungen auf eine Reformation des Sozialismus, wie wir das uns irgendwie erträumten. Und wir sollten da unterschreiben, dass damit der Sozialismus gerettet sei und der Klassenfeind eine vernichtende Niederlage hatte mit dieser Niederwerfung eben der Reformation in Prag. Und ich weigerte mich dann, dieses zu akzeptieren. Und dann musste ich eben weg von der Universität und suchte mir dann eine Arbeit in einem großen Meliorationskombinat. Etwa 1968, 69 hatte die Partei beschlossen, die große Intensivierung der Agrarproduktion, also es wurden riesige Großbetriebe aufgebaut, viele tausend Hektar, sogenannte kooperative Agrargenossenschaften, mehrere Dörfer zusammengefasst, und dafür musste die Landschaft homogenisiert werden, also die kleinen Sölle wurden zugeschüttet, die Fließgewässer wurden zu Gräben ausgebaut, es wurden ganz bergige kleine Hügel versetzt, um eben industriemäßig zu produzieren, und diese Großbetriebe suchten Arbeitskräfte, und da habe ich dann als Standortkartierer hart gearbeitet, Landschaften erkunden müssen, mit dem Bohrer abbohren und die Böden beurteilen, und durfte also nicht wieder in der DDR an eine Universität. Naja, und dann diese 4 Jahre in der sozialistischen Produktion. Ich habe viel gelernt, habe erlebt, wie die Landschaft eben ja vergewaltigt, misshandelt wurde. Ich war dann Kreisnaturschutzbeauftragter, hatte das von Kurt Kretschmann übernommen. Im Kreis Bad Freienwalde. Einige Naturschutzgebiete sind entstanden, wo ich dann diese Komplexmelioration als nicht sinnvoll ansah. Also einiges war möglich, und ich war dann gesellschaftlich aktiv als Vorsitzender der Gesellschaft Natur und Umwelt, habe also Menschen um mich geschart im Arbeitskreis Florenschutz, also viel, viel Naturschutz betrieben in der Freizeit, und war als Produktionsarbeiter auch relativ geschützt, weil man dort in der Produktion nicht so reglementiert wurde. Andererseits war es aber für mich auch schwer. Ich hatte dann meine Dissertation nebenher fertiggestellt, und alle sahen, was ist das für ein komischer Mensch? Eigentlich hat er studiert und nun läuft er da über den Acker und muss da schwer körperlich arbeiten. Und ich suchte dann wieder zurückzukommen, aber das wurde alles vereitelt. Aber ich wurde dann nach diesen 4 Jahren im Meliorationskombinat, das waren 2000 Beschäftigte, ein Riesenunternehmen, im Institut für Bodenkunde der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften in die Forschung eingebaut, um die Standorte für die industriemäßige Agrarproduktion vorzubereiten. Bis zur Wende war ich in diesem Forschungszentrum als Bodenkundler, habe mich mit dem Landschaftswasserhaushalt beschäftigt, durfte nachher wieder mit Mooren arbeiten, weil die Probleme immer größer wurden. Und das war eine Phase, wo ich dann heimlich sagte, ich will mich weiter profilieren, ohne die Hilfe der Partei in Anspruch zu nehmen, und habe dann meine Habilitation geschrieben. Aber alles nebenher, indem ich dann zu den Meliorationsbetrieben fuhr, und dann habe ich systematisch von der Ostsee bis ins Erzgebirge zum Thüringer Wald die Moorstandorte erkundet, ohne dass die Parteileitung und die Führung des Instituts es mitbekamen, habe mir dann so systematisch immer wieder neue Moorlandschaften ausgewählt und dann auch ein riesiges Probenmaterial untersuchen lassen, das immer begründet, das ist für die Melioration wichtig, aber die Genossen hatten andere Probleme im Machtgerangel und kümmerten sich eigentlich um Inhalte wenig, sodass ich dann tatsächlich eine große Schrift, eine landschaftsökologische Kennzeichnung der Moore der DDR vorlegen konnte mit einem enormen Labormaterial, also eine wirkliche tiefe Landschaftsökologie. So, und dann wurde ich tatsächlich, das war so, glaube ich, was war das, so vielleicht 85 oder 84, Professor der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften. Und dann blieb ich aber weiter wissenschaftlicher Mitarbeiter und durfte auch weiter keine Forschungsgruppe leiten. Ja, das ist auch eine spannende und wichtige Geschichte im Leben. Ich war ja am Meliorationskombinat und hatte dort als Standortserkunder eben angefangen, und nach so etwa 2 Jahren, ich habe viel Neuerungen eingeführt und war eben geschätzt, und da kam ein alter Genosse und sagte so, Michael, die Parteiführung des Kombinates hat beschlossen, dich in die Partei der Arbeiterklasse aufzunehmen. Du hast dich bewährt, du bist hier akzeptiert und anerkannt. Ich kenne dich aber und weiß, du wirst da zerrieben bei deinen Sichten Frieden. Aber wenn du jetzt ablehnst, diese Ehre, das geht überhaupt nicht. Dann ist dein Leben zerstört. Also du gehst jetzt und suchst dir irgendeine Blockpartei, so schnell wie es geht. Und dann sagst du, ich bin schon in einer Blockpartei und habe denen versprochen und so weiter. Ich kann nicht mehr. Ja, bin ich dann gleich losgelaufen und fand dann ein Büro in der Hauptstraße in Freienwalde der LDPD, Liberaldemokratische Partei. Und die waren glücklich, weil ich Kreisbeauftragter war, kannten mich natürlich und haben sofort alles unterschrieben, festgemacht und wurde dann aufgebaut für ökologische Fragen, war so praktisch der für Ökologie Zuständige. Und ich denke, das war so 87, da wurde die Volkskammer neu gewählt und da wurde ich dann zum Bezirkssekretär der LDPD bestellt und er sagte so, die Zeit verändert sich und wir brauchen in unserer Volkskammer einen Umweltausschuss, den gibt's noch nicht und unser Parteivorsitzender Gerlach meint, sie müssen aufgebaut werden, Umwelt wird immer wichtiger, westliche Parlamente haben das schon seit langem und er bittet mich, bereit zu sein, in die Volkskammer zu gehen, um zunächst im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft mitzuwirken, aber dann nachher doch verfügbar zu sein. Denn dieser Ausschuss, das hätte ihm der Genosse Honecker versprochen, den dürfte eine Blockpartei übernehmen. Also kurz und gut, ich habe mich dann bereit erklärt, kam in den Ausschuss für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und es war schon eine Zeit, wo die Probleme immer größer wurden. Also in der Endphase DDR, wo es ja ums Überleben ging, der Staat praktisch pleite war, war es wichtig, Devisen einzubringen, also Westgeld zu erwirtschaften. Und das galt auch für die Wissenschaftler. Und da ich nun ein Angewandt in der Landschaft arbeitender war und auch als Bodenkundler ziemlich herausgehoben, wurde ich dann von einem Consulting-Unternehmen, VUB Agro Consult Dresden, angeworben, um in großen Landnutzungsprojekten in Äthiopien als Bodenkundler zu arbeiten. Und das war für mich eine unheimliche Herausforderung. Und man muss wissen, dass die Landwirtschaft in Äthiopien durch die DDR aufgebaut worden ist und auch die Staatssicherheit und die anderen RGW-Länder, also die anderen sozialistischen Länder, hatten andere Inhalte. Und ich habe diese Endphase eigentlich, ja, immer wenn ich da im Einsatz war und zurückkam, wunderte ich mich, dass die DDR immer noch bestand. Es war ja schon überall ein Bröckeln. Und da gab es dann ein Schlüsselerlebnis, das war im vielleicht Februar, März 89, als ja noch alles gefestigt schien. Und da hatte ich dann einen Betriebsausflug für die deutsche Botschaft zu führen, weil ich nur die Vögel kannte und die Pflanzen und die wollten natürlich etwas sehen. Und da war dann ein Offizier, der dort die Staatssicherheit aufbaute, der war in Moskau, hatte die Perestroika erlebt und der sagte, lass mal die anderen da alle in Gruppe mit den Eseln hochreiten aus dem Krater, lass uns mal einfach ein bisschen zurückbleiben. Und dann sagte er mir so, dieses System ist zu Ende, es ist wirtschaftlich zu Ende. Der Mielke wird nicht mehr von der Staatssicherheit, jedenfalls von den Spitzen, akzeptiert. Honecker ist nicht in der Lage, das System zu verändern und er bat mich, lehnen Sie sich nicht zu weit raus, wir brauchen Sie dringend für die Reformation, für das, was danach kommt. Und es war unheimlich dramatisch und ich fuhr dann nach Haus und wusste, ja, eigentlich ist es zu Ende. Und dann nachher gab es ja dann diese Reformation, will ich sie nie mehr nennen. Und dann aber die ersten, ja, großen Demonstrationen. Dann habe ich in Eberswalde in der Kirche meine Sichten zur Zeit gesagt. Dann eine erste freie Rundfunksendung. Ein mutiger Herr Lehmbecker hieß er vom Fernsehen der DDR, Adlershof, rief mich an und sagte, so, ich habe den Mut, wir machen eine erste unzensierte Umweltsendung, das war irgendwie, weiß ich, 28. November 89, stellen Sie zusammen 3-4 Leute, wir holen auch einen aus Westdeutschland, das machen wir einfach so. Wir hatten 1,5 Stunden, die Leute konnten anrufen und dann beantworten die Fragen und ich war anfangs ganz ängstlich eingezogen und dann wurde ich immer freier und habe wohl sehr viel Wesentliches und Wichtiges gesagt und im Westen hatten sie das eben mitgeschnitten und weiß ich, eine Woche später kam dann ein ein Brief von Klaus Töpfer. Nasuko, ich bitte Sie, stellen Sie eine Gruppe zusammen von etwa 10 Leuten. Ich lade Sie ein ins Bundesumweltministerium und wir sollten uns mit den Spitzen der Umweltverbände der Bundesrepublik treffen. Alle Kosten übernehmen wir. Und dann habe ich da so ein Sammelsurium von Genossen und Hoffnungsträgern zusammengestellt und bekam dann sogar ein Dienstauto vom Kulturbund gestellt. Aber die Stasi hatte dann immer die Reifen gepickt, sodass wir dann eine Reifenpanne nach der anderen und dann kamen wir noch gerade ins Fichtelgebirge an die Grenze und dann kam der ADAC und hat dann alles neu bestückt mit den Reifen und dann kam ich noch Mitternacht in Bonn an und dann am nächsten Tag diese Begegnung, die ich nicht vergessen werde und dann am Ende nahm ich Töpfer, musste neben ihm sitzen und Pressekonferenz. Ich habe noch nie eine Pressekonferenz gemacht und es war ganz spannend und ich habe da auch offenbar wieder Wesentliches gesagt, was einfach der Zeit entsprach und dann sagte Töpfer so, ich war auch Wissenschaftler, aber Sie müssen jetzt in die Politik. Ein paar Tage vor der Töpferreise, ja, da hatte schon der Umweltminister Reichelt in der Volkskammer kam er zu mir und sagte so, wir müssen glaubwürdig werden, wir brauchen jetzt in dieser Regierung der nationalen Erneuerung unter Modrow eben Fachleute und wir haben beschlossen im Kabinett, Sie als stellvertretende Minister in die Regierung zu nehmen. Die Umweltverbände forderten ja ein eigenes Ministerium für Naturschutz. Das können wir nicht schaffen, aber in meinem Bereich Umwelt, Wasserwirtschaft, einen dritten Stellvertreterbereich und wir würden Sie sehr gern haben und Sie haben alle Freiheiten und Sie müssen es besser machen und ich rede nicht rein und Sie können auch Ihre Mitarbeiter sich selber zusammensuchen. Und dann bin ich Anfang Januar 90 eben dort stellvertretender Umweltminister geworden. Ich bekam dann eine Etage freigeräumt, da war vorher die Staatssicherheit drin und dann durfte ich mir die Mitarbeiter selber aussuchen. Also meine Freunde habe angerufen, kommt zu mir, wir haben jetzt kurzzeitig Macht und die müssen wir nutzen. Für mich war eben die Agrarwende, die wir ja heute nicht vollendet haben, eines der großen Felder. Ich wollte diese sozialistische Fehlentwicklung der industriemäßigen Agrarproduktion verändern, weil dann mit dem Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, der Humusmehrung automatisch wieder eine Landschaft ihre Funktion zurückerhält, eben die natürliche Fruchtbarkeit befördern, den Landschaftswasserhaushalt wiederherstellen und das waren Schwerpunktfelder und dann, wir haben es geschafft, im April 1990 wurden bis auf einen industriemäßigen Großbetrieb alle intensiv Tierhaltung geschlossen. Das Volk wollte diese unmoralische, hochgesundheitsbelastende Produktion nicht mehr. Also die großen Schweinemastkombinate, die Rindermastkombinate. Und als ich dann nachher in den Westen reiste, sah ich, das geht alles weiter und geht jetzt noch verrückter weiter. Also das war etwas, was wir damals, man glaubt es kaum, aber erreichten, dass etwa, ich glaube, 50 dieser riesigen industriellen Betriebe liquidiert wurden. Die Leute wurden entlassen, aber es war damals möglich. Und das war ein Feld und das andere war eben dieses bekannte Nationalparkprogramm, also diese Staatssicherheitsrefugien, diese riesigen Staatsjachtgebiete, die Grenzsicherungsräume, innerdeutsche Grenze, dann aber auch erste Truppenübungsplätze, die nicht mehr gebraucht wurden, die eben in Nationalpark und Biosphärenreservate zu führen. Also unter unheimlichem Zeitdruck war mir klar, so, wir müssen jetzt ganz schnell die wichtigsten Gebiete in Karten vorlegen. Und da nun die Besten aus dem Naturschutz, die ich dann anrief und sagte so, Ernst Pries, du als alter forstlicher Standortskartierer kennst Schorfheide-Korin wie kein anderer und du grenzt jetzt ein Biosphere Reserve aus, so etwa zwischen 100 und 150.000 Hektar. Aber du hast nur eine Woche Zeit. Wenn du das jetzt nicht schaffst und zu Grundsatzdiskussionen neigst, dann schaffen wir es nicht. Und Ernst hat sich dann hingesetzt und kam dann zu mir. Es war ein bisschen groß geworden, aber er hat alle wichtigen Landschaften der Jungmoräne, Endmoräne, Grundmoräne oder Aue vereinigt. Es waren andere Gebiete wie Stechlin. Da war keiner bereit oder in der Lage, es wäre ein Nationalpark geworden. Eine wunderbare Landschaft, aber ich fand keinen. Dann andere Gebiete, wie hier der Bodden-Nationalpark, da hatte ich dann einen Wissenschaftler beauftragt, der es zu machen und der war noch ein bisschen ängstlich und der hat dann immer brav an der Küste die Grenze Ostrügens gezogen und die ganzen schönen Salzwiesen nicht rein. Aber ich hatte gar keine Zeit zu korrigieren. sodass diese Grenzen nicht optimal sind. Aber es ist reingekommen. Und dann wie der Grützmacher, der die Märkische Schweiz als Muster-Naturpark konzipierte, der sich Tag und Nacht ransetzte und dann kam und brachte das und keine Diskussion, sondern ich hatte eine Karte und es konnte in die Vorlage an den Ministerrat und Matthias Platzek, damals Minister ohne Geschäftsbereich, aus den Umweltbewegungen kommend, war dann immer Verbindungsmann. Hast du was fertig? So, dann lief er ins Kabinett, ging gar nicht am Minister, der hatte andere Sorgen. Und dann hatten wir eben unsere, weiß ich, so 10-14% DDR-Fläche in Großschutzgebieten, wo praktisch dann das in eine Verordnung gebracht werden konnte, in kürzester Frist. Und ich weiß noch, wie in Sachsen, die stritten sich und diskutierten Nächte. Und dann hatte ich gesagt, so, wenn ihr nicht in 3 Tagen dieses Konzept für die Sächsische Schweiz habt, dann ist es zu spät. Und dann hatte ich den Hannes Knapp, der für die Nationalparke zuständig war, sag so, Hannes, du fährst jetzt zu dem kleinen sächsischen Bergvolk, zu den Sachsen. Die stritten sich immer und so. Und dann hat Hannes denen ins Gewissen geredet. Und dann haben die sich geeinigt und dann war hier das vorliegend und konnte der Regierungspräsidentin gegeben werden. Und damit ist die Sächsische Schweiz ein Nationalpark für Deutschland geworden. Ja, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wir hatten damals 6 Biosphärenreservate in der DDR oder noch DDR ausweisen können. Und in Westdeutschland gab es keine. Wir haben heute 16. Ich bin seit der Wende in diesem Deutschen Nationalkomitee und es werden noch vielleicht 5 entstehen. Deutschland ist eines der herausragenden Länder international für diese Idee. Und was ich jetzt mache mit meiner Stiftung, bin eben in Äthiopien, bin in Mittelasien, bin in Russland und demnächst auch Kuba. Und wir schaffen Biosphärenreservate mit einem Bundesentwicklungsministerium, also von ihm finanziert oder vom Bundesumweltministerium. Und das sind natürlich Dinge, die faszinierend sind. Und bei den Nationalparken gab es eben ja den Bayerischen Wald, das große Werk von Hans Bibelrieter. Dann war schon, ich glaube, das Wattenmeer als Nationalpark gesichert. Dann hatten wir unsere 5. Und dann auf einmal gab es eine Bewegung und wir haben jetzt aktuell 16 Nationalparke in Deutschland und selbst dieses sehr zurückhaltende Baden-Württemberg hat nun in der Regierungskoalition beschlossen, sie möchten auch einen Nationalpark haben und nun ist in Vorbereitung oder schon ziemlich weit gediehen der Nordschwarzwald, sodass dieses reiche Bundesland auch sich einen Nationalpark leistet und Rheinland-Pfalz hat die neue Regierung auch beschlossen, sie wollen einen Nationalpark haben. Dann gibt es Initiativen noch in Bayern, mindestens einen zu schaffen, Steigerwald, vielleicht auch 2. Und wir haben hier im Osten auch Vorstellungen. Also das Ganze geht weiter, es dauert heute länger, aber die Bewegung ist nicht erloschen. Ein Motor des Naturschutzes in der DDR, der Moorforscher und Biologe Michael Sukow anlässlich seines 75. Geburtstags in der WDR-5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Getroffen hat ihn Sabine Jäger. Am kommenden Sonntag wieder Erlebte Geschichten, dann mit einem der renommiertesten zeitgenössischen deutschen Künstler, mit Markus Lüpertz, der wie Sukow 75 Jahre alt wird. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.